Es gab auch für den allerletzten Laien im Verlauf dieses Krieges einige klare Zäsuren, die man nicht übersehen konnte. Nach dem Sieg über Frankreich waren wir alle sehr deprimiert. Da war Hitler der große Triumphator im Wald von Compiègne. In England, das immerhin eine Invasion zu befürchten hatte, biss man die Zähne zusammen. Wir Emigranten, auch ich, das muss ich zugeben, waren auf das Allerschlimmste gefasst. Als dann aber dieser Winter vorbei war und als dann der Überfall auf die Sowjetunion losbrach, hat sich die Stimmungslage entscheidend verändert. Das Wahnhafte dieses Hitlerkrieges war damit entlarvt. Und zwingend war für mich die einfache Logik der Zahl. Der Kopfzahl, wenn man so will. Der endlosen Strecken. Der Anzahl von Geschützen. Von Schussmunition. Von Panzern. Es war für uns auch ein bisschen die Hoffnung auf eine historische Gerechtigkeit. Die Hybris, die da ausgebrochen war, musste in den Untergang führen.